Da gaben wir Musa ein »Schlag mit deinem Stock auf das Meer«. So spaltete es sich, und jeder Teil war wie ein gewaltiger Berg.